1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist die vorletzte Sendung vor unserer kleinen Osterpause. Schön, dass ihr da seid. Und wir sind heute ganz frei und offen für alle eure Themen nach unserer Themennacht gestern. Also wer gerne mit mir reden möchte, egal über was, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht, der heißt Matthias. Und Matthias ist 42. Guten Morgen, Matthias. Matthias? Mein Thema ist meine Affäre seit 3 Jahren, die jetzt beendet ist. Ja. Wo ich überhaupt nicht mit klarkomme. Wo bist du denn da? Ist so laut. Ich bin im Fitnessstudio. Kann man ja da nicht ein bisschen rausgehen? Kann man ja. Moment. Ja. Eieiei. Jetzt besser? Ja, eindeutig besser. Ja. Sag okay. Nochmal, dein Thema ist... Mein Thema ist meine Affäre, die ja? ich 3 Jahre hatte. Ja. Und das Problem halt ist, dass ich jetzt erst merke, was ich an dieser Affäre hatte. Ja. Und mir geht es einfach körperlich, seelisch total miserabel, weil ich meine Frau 3 Jahre lang betrügt habe. Also es gibt einen, du bist verheiratet. Richtig, korrekt. Wie lange schon verheiratet? Seit 8 Jahren. Mhm. Und 3 Jahre lief diese Affäre. Richtig, 3 Jahre ein Doppelleben. Ja. Aber wirklich so, wie man es aus dem Bilderbuch kennt. Doppelleben heißt Schlüssel gehabt, täglich, ja nicht täglich, aber 2-3 Mal die Woche ein- und ausgegangen in dieser Wohnung. Von der diese Frau? Wohnung aufgebaut, ja genau, diese Wohnung aufgebaut. Hat die geglaubt, dass du ihr Hauptfreund bist? Nein. Sie wusste, dass du eine Frau sie hast? Sie wusste das, genau, richtig. Ah, ja. Mhm. Sie wusste das, wir sind auch mal erwischt worden und ja, meine Frau hat mich auch, oder meine Frau hat mir verziehen. Jede Frau würde jetzt sagen, dieses Arschloch, aber... Matthias, eine Bitte. Ja? Das transportiert sich doch sehr laut rüber. Kannst du noch ein bisschen weiter rausgehen? Das ist sehr unruhig vom Hintergrundgeräusch. Ich kann mal ganz rausgehen aus dem... Wäre sehr schön. Aus dem Ding. Macht uns allen ein bisschen Jack. Es hört sich an wie ein Freibad. So, jetzt besser? Ja. Ja, viel besser. Ja, viel besser. Ja, auf jeden Fall. Jede Frau würde jetzt sagen, dieses Arschloch von Mann, aber du kannst gegen Gefühle nichts machen. Das ist. Wann hat deine Frau das denn mitbekommen, dass da eine andere auch ist? Nach ungefähr 6 Monaten. Ach. Und die ganze Zeit über wusste deine Frau, dass da eine Nebenbuhlerin ist? Nein, eben nicht. Ach du, ja, wie? Ich hab nach 6 Monaten gesagt, okay, war eine einmalige Affäre, es ist beendet. Ach so. Und wir haben uns dann 3-4 Wochen nicht gesehen, das war Hölle. Ja. Und dann haben wir uns wieder gesehen und wir konnten die Finger wieder nicht voneinander lassen. Und dann hast du deiner Frau nichts davon erzählt? Richtig, genau. Ich wollte eigentlich auch mit ihr zusammenziehen, aber wir hätten es geldtechnisch nicht gepackt. Du wolltest mit dieser anderen Frau zusammenziehen? Richtig. Mhm. Sie hat Hartz IV bekommen. Das hätte vorne und hinten nicht gereicht. Jetzt habe ich vor lauter Hintergrundgeräuschen das am Anfang nicht richtig verstanden. Wer hat jetzt Schluss gemacht? Sie. Sie hat Schluss gemacht. Mit der Begründung? Ich setze jetzt so viel Druck aus, weil das Problem bei mir war halt, dass ich halt hingegangen, oder sie ist halt nach ungefähr 5 Monaten ist sie mal fremdgegangen. Mhm. Also meine Affäre. Die Affäre, genau. Fremdgegangen ist relativ... wollen nicht ins Detail gehen, aber sich nicht im Bett gelandet auf jeden Fall. Mhm. So, und in der Disco ist das halt passiert und das habe ich ihr bis heute irgendwie nicht verziehen, obwohl das eigentlich krank ist, weil sie allerdings, du bist verheiratet und stellst da nur Ansprüche. Richtig. Sie hat sich bei Studi angemeldet, dann habe ich gedacht, ich würde mit Leuten, ich habe mir einen Testaccount gemacht, mit einem anderen Namen, schönes Bild reingemacht von einem Mann. Ja, da hat sie überhaupt nicht drauf reagiert. Also da hätte mir schon klar sein müssen, hey Junge, du brauchst ja gar nicht großartig was zu machen. Matthias, es ist einfach zu laut. Wir können nicht reden. Jetzt bist du draußen irgendwie. Nee, jetzt bin ich nicht draußen. Jetzt füllt sich da einer die Haare. Jetzt nicht mehr. Jetzt muss es wieder leiser werden. Also sie hatte, die Affäre hat mit dir Schluss gemacht. Richtig, genau. Mhm. Und jetzt tut dir wer besonders leid? Beide. aber mein Herz schlägt eigentlich für die Affäre. Ja. Bist aber ein feiger Kerl. Ja. Wenn du das so lange hast so laufen lassen. Ich habe auch nicht den Mut gehabt, zu ihr zu stehen und mit ihr zusammenzuziehen. Und da war so viel, es war wirklich alles gegen uns. Wirklich alles war gegen uns. Habt ihr Kinder? Nein. Nein. Mhm. Aber die Affäre hat Kinder. 2 Stück. Mhm. Wie alt sind die Kinder? Die Kinder sind jetzt 6 und beziehungsweise wird jetzt 7 und der andere wird jetzt 5. Mhm. Wie lange bist du jetzt von der Affäre getrennt schon? Gefühlte 3 Wochen, aber es sind glaube ich nur 1,5-2 Wochen. Ach so. Siehst du da eventuell noch eine Chance, dass man das wieder beleben könnte? Ich habe heute mit ihr nochmal eine Unterredung gehabt. Unterredung ist blöd, ich habe mit ihr heute nochmal geredet. Sie wollte überhaupt keinen Kontakt mehr. Und sie wirft mir natürlich viele, viele, viele Dinge vor, die ich auch einsehe, die ich auch jetzt einsehe, wo es aber zu spät ist. Hast du den Eindruck, dass... Ich habe Angst, dass sie sich nicht mehr dreht, dass sie mir nicht mehr glaubt, was ich auch nachvollziehen könnte. Ja. Dir nicht glaubt, also das heißt, du... Dass ich mich ändere. Du hast ja auch belogen. Belogen ist relativ, klar. Belogen habe ich sie mit falschen Accounts und sie angeschrieben, logisch. Aber belogen, ja, sie hat mich sehr, sehr lange belogen, was ihre Schulden angeht, wo ich sie rausgeholt habe. Ich spreche ja über dich. Hast du sie belogen? Nein. Also. Aber ja, du hast gerade gesagt, sie kann dir nicht mehr glauben. Was meint sie damit? Weil ich schon so oft gesagt habe, oder sie auch gesagt haben, wir ändern uns. Und Was meinst du mit, wir ändern uns? Halt diese krankhafte Eifersucht. Mhm. Dass ich hab sie kontrolliert. Mhm. So, und das geht einfach. Ich glaube, du musst erstmal vor deine Haustür kehren, bevor du dich überhaupt mit diesen Sachen beschäftigst. Was ist denn da los mit deiner Frau? Was ist das für ein Gefühl, was du zu der Frau hast? Es ist auch Liebe, aber weniger. Ja, da sei doch zumindest so insofern Karl und sage ihr jetzt, was geschehen ist in der Vergangenheit. Damit tue ich ihr richtig weh. Ja, oh, ja. Ich glaube, aus Rücksichtnahme wirst du das nicht tun. Aber das ist nicht der Grund. Das ist die Feigheit, die dahinter steckt. Nicht die Rücksichtnahme. Beides. Weil, wie sie es damals mitbekommen hat, da ist sie schon tierisch zusammengebrochen. Sie ist ein sehr instabiler Mensch. Das will ich jetzt nicht schönreden. Natürlich ist da auch eine Portion Feigheit bei. Wenn die nicht auch schon auf 60% liegt, die Feigheit, da muss ich mir also auch, ich bin kein Mensch, der sagt, da hast du kein Recht, da hast du Recht. Definitiv. Warum trennst du dich denn nicht von deiner Ehefrau? Ja. Weil noch Liebe da ist. Ach, erzähl mir nichts. Wenn sowas so lange läuft und all die Äußerungen, die du gerade gemacht hast, nennen wir diese Liebe eine Vertrautheit. Es gibt Gemeinsamkeiten, wenn man so lange zusammen war, alles das. Aber das ist keine tiefe Liebe mehr. Also ich glaube, das ist das, was du wirklich lösen musst. Das ist deine Ehe. Und wenn das erstmal gelöst ist, kannst du dich mit anderen Dingen beschäftigen. Eventuell auch mit deiner Geliebten. Aber was tust du deiner Frau an? Wenn man das dir antäte, wo du so eifersüchtig bist? Ja. Was wäre da los? Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Was passiert, wenn ich diese Affäre wiederbekomme, ich zu ihr ziehe, was passiert mit meiner Frau? Tja, damit deine... Aber die Frage... Das ist schon, das Nein, weißt du, was ein korrektes Verhalten wäre? Nicht, wenn ich wieder mit ihr zusammenkomme und ich ziehe zu ihr, was passiert mit meiner Frau? Nein, du musst jetzt klar Schiff machen. Egal, ob du zu der Affäre gehen kannst, zurückgehen kannst oder nicht. Von draußen ist das immer leicht gesagt. Ja, ich weiß, aber du rufst mich von draußen an und willst meine Meinung hören. Ja, na klar, logisch. Das ist ein korrektes Verhalten mit der Gefahr, dass du beide verlierst. Aber dann hättest du dich wenigstens ordentlich verhalten und könntest ein klein bisschen gut machen von dem, was dir da schon runtergefahren ist. Kann ich das gar nicht mehr. Nein, letztendlich nicht, aber letztendlich kannst du es nur gut machen, indem du zumindest jetzt Klarheit schaffst und dich trennst von deiner Frau. Ich weiß gar nicht, was ich mir zu sagen soll, mit Matthias. Das ist so offensichtlich und so klar. Schläfst du mit deiner Frau noch? Nein. Wie lange schon nicht mehr? 2,5 Jahre. Was denkt sie denn, warum du das nicht tust? Stress. Wie? Stress bei der Arbeit. Ich weiß es nicht. Sagst du ihr, es ist Stress? Wir haben das mal angesprochen. Ich habe gesagt, das ist Alter. Das Alter mit 42? Ja. Na ja. Super. Na super. Wie alt ist deine Frau? 35. Musst du eine Sekunde überlegen, wie alt deine Frau ist? Nein. Ich musste eine Sekunde überlegen, weil ich jetzt bei der anderen Frau war. Ach so. Das heißt, deine Frau hat auch Sehnsüchte und ein durchaus berechtigtes Bedürfnis nach Nähe und Sexualität. Selbstverständlich. Du lässt sie vollkommen links liegen und vergnügst dich damit deiner Freundin. Also, Matthias, meine Meinung ist völlig klar. Du musst in deiner Ehe Klarheit schaffen. Mhm. Und erst dann kannst du dich weiter verhalten. Meinst du? Aber so schnell wie möglich. So schnell wie möglich. Du hast wirklich schon viel Schuld auf dich geladen, glaube ich. Ja. So, und jetzt gehst du wieder ins Fitnessstudio und stählst deine Muskeln. Tja, mal schauen. Tja. Matthias, ich kann nicht mehr sagen. Ich wünsche dir gutes Gelingen bei dem, was du tust. Ja. Alles Gute. Auch wenn mir deine Meinung nicht gefällt, trotzdem Dankeschön. Sehr gerne, Matthias, sehr gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Okay. Tschüss. Danke. Tschüss. Jetzt hoffe ich, dass der Nächste nicht aus dem Fitnessstudio, aus dem Schwimmbad oder wo auch immer, vom Fußballplatz aus anruft. Beate, 53, guten Morgen. Ja, hallo. Das ist sehr schön. Ich höre keine Nebengeräusche. Hallo, Beate. Ja, naja, die Nebengeräusche könnten noch kommen, da hier auch Hunde leben. Oh! Und meine Tochter noch im Haus ist. Ja, ich hatte mehrere Themen schon bei dir, die mich sehr interessiert haben oder die mich sehr berührt haben. Und gestern das Thema hat eigentlich zu meinem ganzen Leben gepasst, weil ich mich schon sehr früh angefangen habe zu wehren. Genau, das Thema war, ich habe mich gewehrt. Genau, und das fing eigentlich schon als Kind an, dass ich am liebsten hätte quasi ein braves Mädchen sein sollen. Ich habe aber auch studiert, ich habe auch Ausbildung gemacht und habe mich also versucht, in einem gleichberechtigten Beruf zu etablieren. Was hast du studiert? Ich habe Sonderschulpädagogik studiert. Ah ja, Ja, und das Schlimmste, was ich halt erlebt habe, was das Wehren angeht, war gegen einen Arzt. Mhm. Und zwar habe ich im Jahr 88 als Pädagoge natürlich eine sanfte Geburt mir für mein erstes Kind gewünscht. Mhm. Und mein Mann und ich waren eigentlich auch ganz glücklich, haben das alles vorher angeguckt. Es war medizinisch alles super okay. Ich habe sogar die Amniozentese machen lassen, aufgrund meines Berufs, weil ich neugierig war. Was ist das? Das ist eine Fruchtwasseruntersuchung, die man so im 4., 5. Monat machen kann. Verstehe. Ja, und da war alles okay. Ich habe mich also riesig gefreut. Man muss dazu sagen, ich habe zu der Zeit sehr viel Sport gemacht, also geritten, war Schwimmlehrerin und so weiter. Mhm. Auch. Und meine Muskulatur war sehr stark, leider. Ich sage jetzt leider, weil die Geburt überhaupt nicht vorwärts ging. Mhm. Die Hebamme dann, also ich habe da sozusagen in einem Geburtshaus die Geburt machen wollen. Die Hebamme sagte dann irgendwann, die Herztöne vom Kind werden schlechter. Mhm. Und der Arzt kam nicht bei, obwohl er im Nebenhaus gewohnt hat. Mhm. Und nur im Anfang so meinte, ach, es ist wieder eine Pädagogin, die sind sowieso so zickig, bei denen ist jedes bisschen gleich die Hauptwehe. Mhm. Und er kam und kam nicht, bis dann zum Schluss die Hebamme halt gemeint hat, also es sind gar keine Herztöne mehr bei dem Kind zu hören. Mhm. Dann auf einmal ging alles sehr, sehr schnell, er kam an, ziemlich verpennt. Und dann wurde mir sozusagen mein erstes Kind aus dem Bauch heraus gequetscht, im wahrsten Sinne des Wortes, da war nichts Sanftes mehr dabei. Mhm. Mein Mann hat dann drauf bestanden, weil noch ein paar Zuckungen beim Kind waren, dass man das reanimiert. Ja. Das wurde auch gemacht. Ging das denn da in diesem Geburtshaus? Waren da die Gerätschaften dafür da? Das wurde alles per Hand gemacht. Ah, ja. Also wirklich mit Blasebalg und mit ein bisschen Sauerstoff, aber es gab keinen Inkubator, also so eine Frühchenhelferkiste oder wie auch immer. Und das Tolle war, dass trotz dieser Geburt hat sich also der kleine Mann ganz gut erholt und wir wurden tatsächlich dann nach Hause geschickt. Ah. Das Drama war aber, dass unter dieser schweren Geburt erstens diese Abgarwerte heißt das, also die Sauerstoffwerte in der Nabelschnur, die waren eigentlich schon die eines toten Kindes. Und die wurden dann auch so ein bisschen retuschiert, ja, in der Karte der Geburt. Ja. Und die Hebamme hat später beim Prozess halt gesagt, sie sollte das aufgrund, also der Arzt hat verlangt, dass sie diese Werte nach oben verändert. Ach. Und das heißt, der Junge hat, das war ein Junge, der hat definitiv zu wenig Sauerstoff bekommen. Genau. Das also heißt, er hat richtig, es war eine Sauerstoffmangelgeburt und im Laufe vom ersten Tag kam dann noch eine Hirnblutung dazu. Ja. Also ein Hirngerinnsel, der fing auf einmal an, fast leblos zu werden, kam dann in ein direkt nahegelegenes Krankenhaus, sofort auf die Intensiv, kämpfte dann 3 Wochen zwischen Leben und Tod. Hatte also ganz, ganz massive Anfälle, also epileptische Anfälle. Ja, oder wie schon gesagt, da war gar nichts mehr mit natürlich. Ich habe dann nur noch Muttermilch abgepumpt, hingefahren und man konnte nur noch an dem Inkubator sitzen. Hat denn der Kleine sich wieder erholt? Ja, allerdings hat er eine geistige Behinderung behalten. Mhm. Er war zwar motorisch total fit, Der konnte schwimmen, Fahrrad fahren, Pferd reiten, tauchen, eigentlich alles. Lebt er noch? Nein. Ganz schlimm. Sein Schicksal ist halt leider sehr früh zu Ende gegangen. Deshalb wollte ich noch schnell sagen. Also mein Mann hat immer geglaubt, die Sprache kam halt nicht. Sonst hat er sich total motorisch toll entwickelt, war pfiffig, sah völlig normal aus. Mhm. Keiner hätte gedacht, dass die geistige Behinderung doch relativ schwer ist. Ja. Und die ersten Jahre kam auch keine Epilepsie mehr vor. Ja. Als er dann in die Schule kam, also kurz vor der Schule, war aber klar, dass er doch geistig behindert ist. Das habt ihr so nicht gemerkt. Doch, also doch. Ich schon. Du als schon, ja gut, du bist ja Fachfrau. Über Jahre nicht wahrhaben. Er kam dann immer mit Storys, ja, in meiner Verwandtschaft gibt's Leute und die haben ganz spät erst sprechen gelernt. Mhm. Der will halt nur nicht, du machst ja auch alles. Hat er denn irgendwann etwas sprechen gelernt? Ja. Wie alt war er da? Der hat zum Beispiel, also der goldigste Satz von ihm ist, wenn er Wut hatte, ja, dann war der längste Satz, den er gebildet hat, hieß, du ab Himmel, du nie mehr wiederkommst. Das war der Fluch, wenn er jemandem nie mehr begegnen wollte, weil er sich über jemanden sehr geärgert Verstehe. Hat. Wie alt ist dein Sohn geworden, Beate? Er ist 13,5 geworden und ist auch an einem Anfall dann verstorben. Ja. Der ist sozusagen in einem Anfall ertrunken. Ertrunken? Ja, und zwar ist er in eine tiefere Schicht von einem See, in dem wir immer, zu dem wir immer schwimmen gegangen sind, hat er einen leichten epileptischen Anfall bekommen. Er hat da immer so nach Steinen getaucht. Wart ihr dabei? Ja, also das ganz Schlimme ist, also meine Freundin mit ihrem Kind war dabei, mit ihrer Tochter, meine kleinere Tochter, also die jüngere Schwester, die damals 8 war dabei. Und ja, wie schon gesagt, also erst hat uns keiner ernst genommen, wie wir geschrien haben, Hilfe, Hilfe, da ist ein Kind untergegangen, das kommt nicht mehr hoch. Dann war der See aufgewühlt, also er war dreckig, man konnte im Grunde nichts sehen. Konntet ihr denn nicht dahin schwimmen und tauchen? Doch, wir waren ja dabei. Das war ja nur 3-4 Meter vor uns. Ja, ja. Also wir haben gedacht, na ey, jetzt kommt er einfach nicht mehr hoch. Er kam ja ständig wieder hoch hat neue Steine gebracht. Ja. Und wie schon gesagt, da war es halt dann so, dass er kam einfach nicht. Wir haben dann getauscht, ein anderer ist zur Rettung hochgerannt. Ja. Mhm. Die Kinder, die anderen haben wir geschickt, vielleicht ob er ein paar Meter links oder rechts aufgetaucht ist wieder und uns nur ärgern wollte, weil er konnte sehr gut und sehr lang tauchen. Und ja. Aber er ist nicht mehr aufgetaucht. Eine halbe Stunde später hat man ihn dann mit dem Tischtennisnetz und halt Bergungsleuten aus dem See gezogen. Gott, wie tragisch. Das war sehr tragisch, denn gerade erst 1,5 Jahre vorher, das war für mich das Schlimmste, hat der Prozess geendet gegen diesen Arzt. Genau, lass uns da nochmal sprechen. Genau. Also dieser Arzt hat es verbockt, das kann man ja so sagen. Ja, war richtig verbockt. Ja, das heißt, wenn er früher gekommen wäre, nachdem man ihn gerufen hatte schon, wäre der Junge wahrscheinlich gesund zur Welt gekommen. Jawohl, und zwar ganz gesund. So, und hat sich dieser Prozess hat sich so viele Jahre hingezogen. Wie ist der Prozess ausgegangen? Ja, also es ist so ausgegangen, 1999 meine Ärztin, also diese Juristin und die Ärztin waren dann beide so verschworen, dass sie gesagt haben, das ging eigentlich nur noch über die Versicherung dieses Arztes. Ich sage jetzt auch ganz bewusst die Winterthur, weil ich mich da... Nee, das lassen wir mal, nee, das lassen wir jetzt mal raus, weil okay. Die Winterthur keine Möglichkeit hat, jetzt eine Gegenstellungnahme hier zu sagen. Okay. Deswegen streichen wir das mal raus. Das kann mit jeder Versicherung passieren oder auch nicht. Das hat gar keinen Sinn jetzt. Gut. Also es ist ja auch wurscht. Also es ging einfach um die Arzthaftungsgeschichte. Mhm. Und das Schlimmste, was ich da halt erlebt habe, war dann, dass die angerufen haben und gesagt haben zum Beispiel, ich müsste ja mein behindertes Kind nicht bei mir behalten. Ich könnte es ja weggeben. Mhm. Was ist denn letztendlich rausgekommen? Letztendlich haben wir nach vielen Jahren nur dadurch gewonnen, dass erstens die Amniozentese gezeigt hat, das Kind war vorher komplett gesund. Mhm. Die behandelnde Ärztin im Krankenhaus gesagt hat, der Mann hätte besser Nachsorge machen müssen, hätte es sofort auf eine Intensivstation. Mhm. Also das heißt im Klartext, ihr habt Recht bekommen. Wir haben Recht bekommen. Gab es eine Entschädigungszahlung? Ja. Wie hoch war die? Die war sehr hoch, weil wir wollten es fürs gesamte Leben auszahlen lassen. Ja. Weil wir nie wussten, wie das mit einer Rente ist. Mhm. Hieß, wenn der mal erwachsen ist, wird vielleicht die Rente dann... Wie hoch war sie denn? Passiert. Die war damals 500.000 D-Mark. Ja. Wobei mein Sohn, meine Tochter und ich 250 davon bekommen haben. Mhm. Weil mein Mann, nachdem halt das erledigt war, gemeint hat, er müsste auch sich trennen, ein anderes Leben leben. Mhm. Denn die beiden haben sich immer schwieriger in der Pubertät schon verstanden. Das das ist dann den Kampf, den du über 10 Jahre habt ihr ausgetragen mit diesem Arzt. Und er hat auch sehr zermürbt. Also der das hat die ganze Ehe das, zermürbt. Ja, das glaube ich. Und zwar deshalb, weil mein Mann immer der Meinung war, du kannst eh nichts ausrichten gegenüber diesen riesen Firmen, die da dahinter stecken. Mhm. Ja, wir sind nur ganz kleine Würmer. Aber dennoch ist es natürlich wichtig, dass man das tut. Ja, genau. Und dein Fall zeigt, wenn man zäh dabei bleibt, kriegt man dann auch sein Recht. Das hat dem Jungen seine Gesundheit nicht wiedergebracht. Ja. Traurigerweise, aber immerhin ist es eine Genugtuung, dass ihr euer Recht bekommen genau. habt. Genau. Ja. Und auch nicht nur das, sondern es war auch dieses Gefühl, die sollen aufpassen, die Leute. Genau, ja? Die genau. übernehmen eine Verantwortung. Ja? Genau. Ich fand auch toll, dass die Hebamme im Grunde dann sogar gegen den Arzt ausgesagt ja, hat. Allerdings. Das fand ich sehr mutig. Ja, finde ich auch ausgesprochen erstaunlich. Und weil die ja auch gesagt hat, naja, er hat ja im Grunde auch sagen können, sie wäre dran schuld. Mhm. Und das, also man muss unheimlich zäh sein, weil man muss sich diagnostische Verfahren über sich ergehen lassen. Beate, das war dein Beitrag zu dem gestrigen Thema. Ja. Ich habe mich gewehrt. Und das ist auch nochmal ein gutes Beispiel dafür, dass man sich wehren soll. Genau. Auch wenn man denkt, da ist David gegen Goliath. Manchmal gewinnt genau. David eben auch und das ist auch richtig so. Ja, und noch ganz kurz. Ich wünsche allen, die sich so auf ganz sanfte Geburten freuen, ja, weil ich habe ja mein zweites Kind noch ganz glücklich dann bekommen. Mhm. Und bin da, das ist wie ein Lottogewinn. Und ich wünsche allen, dass sie genügend Zeugen dabei haben. Ja, okay, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtig, guter Hinweis nochmal. Wenn was schief geht. Genau. Auch im Krankenhaus. Genau. Ne? Liebe Beate, ich danke für deinen Anruf. Hm? Wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 Angelika 23. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Angelika. Dein Thema. Mein Thema ist, dass ich vergangenen Freitag meinen Bruder verloren habe. Im Alter von 26 Jahren. Was ist da passiert? Also bekannt ist, dass er akut also immer alles getan hat, um sich irgendwie wegzuballern, aus der Realität zu ziehen. Drogen. Ja, also er ist auf jeden Fall schon seit seinem 15. Lebensjahr haschisch abhängig gewesen, hat zahlreiche Therapien hinter sich. Aber davon stirbt man ja nicht. Er hatte auch Diabetes und er hat sich immer mal wieder irgendwas eingespissen. Also sein ist Benzodiazepine oder er hat sich Heroin gespritzt, irgendwas, um sich aus der Realität zu ziehen. Also härtere Drogen dann auch. Ja, ist er durch schon. Also wir wissen die Ergebnisse in 8 Wochen. Das heißt, er hat sich das Leben entweder freiwillig oder unfreiwillig genommen. Oder wie verstehe ich das? Hm. Also es ist klar, dass er darauf hingearbeitet hat, dass er stirbt. Also er hat sich eine Überdosis verabreicht. Wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich, wir wissen das erst in 8 Wochen. Hm. Weil die Autopsieergebnisse so lange brauchen. Wo hat er das getan? Er war zuletzt in einer WG, wo sein bester Freund auch mitgewohnt hat. Mhm. Und der hat ihn auch aufgefunden, das war Freitagmittag. Das ist dann in dieser Wohnung passiert? Genau. War er sofort tot? Also er ist entweder, also das muss irgendwann nachts passiert sein, er wurde mittags tot gefunden. Die haben versucht, ihn zu reanimieren. Mhm. Das war nicht machbar. Mhm. Er muss schon einige Stunden tot gewesen sein, weil die Erbrochenes gefunden haben. Mhm. Und entweder ist er kollabiert oder es war ein Herzinfarkt. Hat man denn in der Wohnung Spritzen zum Beispiel gefunden oder Reste von Rauschgiften? Also es wurde einiges sichergestellt, das waren zahlreiche Tabletten und Haschisch. Mhm. Und ja, also es wurde einiges sichergestellt. Wir wissen auch noch nicht alles. Du hast gerade gesagt, er hat darauf hingearbeitet, sich das Leben zu nehmen. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Wie meinst du das? Also es ist so, dass halt unsere Familie nicht gerade die heile Weltfamilie ist. Wir sind halt 4 Kinder. Mhm. Unsere Mutter ist psychisch krank, die ist schizophren, mhm, und hat auch eine bipolare Störung. Und er ist einfach damit nie fertig geworden und wir wurden halt auch als Kinder viel geschlagen. Das heißt, er hatte auch eine Veranlagung zur Schwermut oder zur Depression? Ja, Depressionen auf jeden Fall. Hatte er einen Beruf gelernt? Er hat mit mir angefangen zu studieren, vor 3 Jahren noch. Und was? Soziale Arbeit. Ja. Und da war er irgendwann abgebrochen, weil er das nicht gepackt hat. Wie war dein Verhältnis zu deinem Bruder? Also eigentlich, er ist ein sehr verschlossener Mensch gewesen. Ich habe eigentlich immer irgendwie alles getan. Also ich habe um ihn gekämpft. Ich habe geguckt, dass ich ihn in eine Therapiemaßnahme kriege. Mhm. Ich habe versucht, auf ihn einzugehen, mit ihm zu sprechen. Bis ich mir vor einem Jahr gesagt habe, das packe ich nicht mehr, dass mich das kaputt macht. Und dann habe ich den Kontakt zu ihm abgebrochen. Hast du den Eindruck gehabt, dass es so von Jahr zu Jahr schlimmer wurde? Ja. Du hast dann vor einem Jahr den Kontakt abgebrochen, weil es dich so sehr belastet hat. Ja. Was hast du innerhalb dieses letzten Jahres dann von ihm oder über ihn noch gehört? Also ich habe gehört, oder dass er halt in einer Mordsache verwickelt war auch. Also er hat halt einen toten, ermordeten Menschen tot aufgefunden. Mhm. Und das hat ihn vollkommen weggeballert. Das war jetzt vom Dreivierteljahr, das war auch im Fernsehen. Da hatte halt eine Frau aus Ostfriesland oder eine junge Frau ihren Freund erstochen. Mit dieser Frau hatte er ein Verhältnis. Mhm. Und entsprechend hat er sie da auch gefunden. Ja. Oder ihn, besser gesagt. Ja, ja. Du hast in diesem Jahr aber, es gab überhaupt gar keinen Kontakt, auch keine SMS, keine Mail, gar nichts. Doch, ich hatte ihn im Januar durch einen Zufall gesehen, in meiner Heimatstadt, mhm, als ich da mal zu Besuch war und habt ihr miteinander vor 3 geredet? Wochen hatte er Geburtstag. Da hatte ich ihm noch eine SMS geschrieben. Und als du ihn da in der Heimatstadt gesehen hast, habt ihr miteinander gesprochen? Ja. Wie war das Gespräch? Normal. So ein normales, hey, wie geht's und ja, was gibt's Neues? War er enttäuscht, dass du den Kontakt abgebrochen hattest? Ja. Ich denke schon. Wie hast du den überhaupt abgebrochen? Ich habe mich einfach nicht mehr bei ihm gemeldet. Es gab keinen finalen Streit oder sowas. Du hast einfach nichts mehr gemacht. Ja. Hat er sich denn versucht, dann nochmal bei dir zu melden? Ja, er hat 2-3 Mal angerufen und gefragt, wie es mir geht. Das waren aber relativ oberflächliche, kurze Gespräche. Warst du da kurz angebunden? Ja. Hm. Beschreib mir doch nochmal genauer, warum dich das so stark belastet hast, dass du den Kontakt abgebrochen hast vor einem Jahr? Also es ist so, ja, ich hatte ja gerade gesagt, dass unser Familienhaus nicht gerade normal ist. Mhm. Und ich bin halt vor 2 Jahren, als ich mein Studium begonnen habe, in eine andere Stadt gezogen. Mhm. 30 Kilometer ungefähr entfernt. 30? Ja. Von ihm? Um mein Studium zu beginnen und mein Leben aufzubauen, bin in eine eigene Wohnung gezogen. Und es kamen halt immer wieder irgendwelche Schocknachrichten. Mein Bruder hat dies gemacht, mein Bruder hat das gemacht oder meine Mutter ist abgedreht. Mhm. Und ja, ich musste dann irgendwie um mein Leben, ich wollte Normalität. Ich habe mir nichts mehr gewünscht als Normalität. Ich wollte mein Leben. Also war das so eine Selbstschutzmaßnahme, damit du nicht auch noch abdriftest? Ja. Hm. Machst du dir jetzt, nachdem das so schlimm geendet ist, machst du dir dennoch Vorwürfe? Ja, unglaubliche Vorwürfe. Weil ich einfach nicht weiß, wo er zuletzt gelebt hat. Hm. Weil ich den Kontakt abgebrochen habe, ihm eine kurze, knappe Antwort Geburtstags-SMS geschrieben habe. Einfach nur alles Gute. Hm. Der hatte vor 3 Wochen Geburtstag. Ich fand das ja gerade sehr, also schon anschaulich und auch verständlich, wenn du sagst, ich musste irgendwo eine Grenze ziehen, sonst wäre ich vor die Hunde gegangen. Ich bekam die und die und die schlechten Nachrichten von meinem Bruder und dann von der Mutter und der Bruder war in Drogengeschichten verstrickt. Das kann ich schon verstehen, wenn man dann sagt, ich will erstmal gar nichts, ich schaffe ihn ja sowieso nicht zu verändern. Wahrscheinlich war das so ein Gefühl, oder? Ja. Und dass man dann erstmal sagt, ich will ja auch ein normales Leben führen, dafür brauche ich erstmal ein bisschen Distanz. Das kann ich schon verstehen. Das kann ich schon verstehen, Angelika. Dass das so schlimm endet, damit kann ja kein Mensch auf der Welt rechnen. Offensichtlich hättest du deinen Bruder auch bei intensiverer Kontaktaufnahme nicht erreichen können, so wie du ihn schilderst. Ja, das stimmt. Du hast du ihm denn, als ihr Kontakt hattet, öfter darauf hingewiesen, dass er sich in eine Therapie begeben soll oder dergleichen? Ja. Wie hat er denn darauf reagiert, wenn du das gesagt hast? Also es war in erster Linie nur in Momenten, wo er komplett zugedröhnt war, wo er selber überhaupt, ich glaube, er hat es selber einfach gar nicht realisiert. Mhm. Er stand halt zu der Zeit, wo ich ihm das gesagt habe, unter Tabletten, unter stark abhängig machenden Tabletten. Hast du es ihm denn auch mal im relativ klaren Bewusstseinszustand gesagt? Das haben ihm alle gesagt. Und wie hat er dann darauf reagiert? Das hätte er nicht nötig. Er bräuchte keine Therapie. Das wäre albern. Das hat er immer und immer wieder gesagt? Ja. Und er hat es auch nie gemacht? Ja. Doch, das schon. Also er war jetzt bis Februar, er war irgendwie für 4 Wochen in Mecklenburg-Vorpommern in irgendeiner Therapie, Entgiftungsstelle. Also er ist aus jeder Therapie immer nach einer Woche oder 1-2 Wochen wieder rausgeflogen. So, dann kannst du dir ja vorstellen, wenn die Fachleute während der Therapien letztendlich nicht an ihn herangekommen sind und die Hauptursache nicht in den Griff bekommen haben, wie hättest du es dann schaffen sollen? Ich kann das verstehen, dass man sich Vorwürfe macht, das würde ich auch machen, das ist menschlich. Aber glaube mir, objektiv betrachtet, musst du dir keine Vorwürfe machen. Und hoffentlich wirst du das, wenn du eine gewisse Distanz zu den Dingen hast, auch irgendwann so sehen. Er war offensichtlich ein seelisch sehr schwer kranker Mann. Oder ein sehr angeschlagener Mensch. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Du hast ja Andeutungen gemacht wegen der Familie. Und das übersteigt oft die Kraft eines einzelnen Menschen, schon gar eines Geschwisterteils. Da hat man ja vielleicht manchmal doch noch eher eine blockiertere Beziehung zu. Das überschreitet die Kräfte. Offensichtlich war es sein Weg, der nun so traurig geendet ist in so jungen Jahren, aber Ja. Aber es ist natürlich ein großer Schock für dich, das ist mir völlig klar. Und letzte Woche Freitag, das heißt, die Beerdigung war noch nicht. Morgen ist die Trauerfeier und am Mittwoch ist die Beisetzung. Da gehst du hin? Ja. Ja. Hm. Angelika, ich möchte wirklich auch sagen, dass mir das sehr leid tut, auch für deinen Bruder. Und es tut mir auch leid für dich, weil du da jetzt so reingerissen worden bist. Ich glaube an keinerlei Schuld deinerseits. Kann aber verstehen, dass sich das völlig aus den Schuhen haut. Ich habe jetzt halt auch ziemlich Schiss, dass ich stecke gerade mitten in der Bachelorarbeit, stehe voll im Beruf. Mhm. Dass du nicht mehr funktionieren kannst, dass es nicht mehr geht. Ja. Mhm. Deshalb, das wollte ich gerade vorschlagen, möchte ich, dass du mit meinem Psychologen jetzt noch weitersprichst, der dir konkrete Ratschläge geben soll, was du so als erste Hilfeleistung und Selbsthilfe jetzt auch tun solltest und könntest. Ja? Ja. Gut, dann legst du bitte auf und wirst von dem Peter, das ist heute Nacht mein Psychologe, wirst du zurückgerufen. Ja, Domian, ist es irgendwie noch im Rahmen des Möglichen, dass ich ein Autogramm von dir bekomme? Sehr gerne. Kannst du gleich meinem Psychologen deine Anschrift sagen und dann mache ich das natürlich sehr gerne. Super, danke. Und ein ganz großes Kompliment an deine Sendung. Dankeschön. Ein ganz großes Kompliment. Dankeschön. Du legst auf und wir melden uns gleich. Jo, danke schön. Tschüss. Tschüss. 1.36 Uhr haben wir. Und hier ist Andrea. Ja, hallo. Hallo Andrea, 41 bist du. Ja. Weswegen rufst du mich an? Oh, ich habe gerade Gänsehaut bekommen, wegen der Anruferin vorher. Mhm. Mein Bruder hat sich auch mit 18 das Leben genommen. Das heißt, du kannst das nachvollziehen? Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Aber das war nicht der Grund deines Anrufes? Nein, mein Grund des Anrufes ist, mein Mann, der ist jetzt 51. Mhm. Er wird jetzt in 3 Monaten 52. Er hat 15 Jahre in seinem Betrieb gearbeitet und ist arbeitslos geworden, weil sein Knie kaputt ist. Mhm. Was hat er gearbeitet? Was war das für ein Job? Ja, vorher, also vor seinem Job hat er im Hafen und der letzte Job war 15 Jahre Bierkutscher. Bierkutscher? Ja, ah, ja. Bierkutscher. Mhm. Mhm. Aber mit einem Auto, wahrscheinlich nicht mit einer Kutsche. Nee, nicht wirklich. Ja. Ja, und er hat den Job immer gerne gemacht und ja gut, nun ist eigentlich beide Knie, aber das eine ist schlimmer wie das andere. Mhm. Kann den Beruf nicht mehr ausüben? Kann er nicht mehr, nein. Und ja, er sollte eigentlich nur das Kniegelenk bekommen. Ja, ist das, dreht sich das schon fast 2 Jahre so. Mhm. Er ist deswegen arbeitslos geworden, mhm. weil er war der alleinige Angestellte. Mhm. Und gut, deswegen haben wir natürlich fast überhaupt gar kein Geld mehr. Ja. Also ihr seid jetzt in Hartz IV gerutscht? Noch nicht. Noch nicht? Mhm. Nee, noch nicht. Weil bisher gab es immer noch Krankengeld, ich habe da 400-Euro Basis und mhm. aber fast. Mhm. Also dauert nicht mehr lange, wollen wir so sagen. So, und dann war mein Mann mehrmals zur Kniespiegelung, dann wieder dies, dann wieder das, so, und jetzt war er letzte Woche wieder zur Kniespiegelung. Mhm. Und ich habe nun gehofft, dass es jetzt endlich soweit ist, dass wir wissen, was nun los ist, dass er ein neues Kniegelenk kriegt, weil das war ja im Gespräch. Nein, ja. Nun kriegt er wieder keins. Ja. Weil er ist immer noch zu jung. Zu jung? Zu jung. Die haben gesagt, vor 55 machen die das ungerne. Auch wenn das Knie kaputt ist? Ja, und das Knie, das ist sowas von kaputt. Ich meine, wir haben 3 CDs davon. Man kann es wirklich angucken und jetzt haben sie wieder reingucken. Jetzt machen sie eine Umstellung des Knies. Wollen sie jetzt vornehmen. Obwohl die richtige Therapie wäre, das richtige Vorgehen, ein neues Knie. Normalerweise schon. Und nur weil er noch nicht 55 ist, macht man das nicht? Ich denke schon, weil jetzt sagen sie, weil er ein O-Bein hat. Ich meine, das haben sie vorher auch schon gewusst. Was ist das eigentlich für eine Begründung? Warum mit 55 erst? Weil das Knie nur bis 15 Jahre hält. Ja, weißt du, was dahinter also, steckt? So das ungefähr, ist, das Kniegelenk, ist, das neue Kniegelenk das hält wahrscheinlich nur bis 15 Jahre. Und da habe ich gesagt, das ist doch völlig, völlig Banane. Ich meine, das kann man zweimal erneuern. So, das sind 30 Jahre. Mhm. Ich meine, dann ist man 80. Mhm. Ich sag, jetzt sind die Kinder da. Mhm. Na, ich meine, das ist ein Zynismus der Krankenkassen. Ja, das ist ein Geiz der Krankenkassen. Unfassbar ist das. Jetzt machen sie eine Operation. Und zwar, das nennt sich Umstellung, weil er ja ein O-Bein hat. Ich sag, wissen Sie das erst seit gestern? Nein, jetzt wird das Knie, also das Schienbein wird durchgesägt. Mhm. Und dann setzt du den Keil rein mit irgendwelchen Eisenschienen, dass das Knie erstmal gerade wird. Das Bein. Also sind das Operationen, die man sich eigentlich sparen könnte, wenn man gleich ein neues Knie einsetzen würde? Also ich denke schon. Ich meine, Herr Doktor, Sie jetzt schon seit 2 Jahren damit rum. Das hätten Sie vor 2 Jahren auch schon machen können. Das heißt, wenn er Privatpatient wäre, hätte man das wunderbar operiert, das Ganze? Das weiß ich nicht, aber ich denke schon. Da hätten Sie wahrscheinlich schon was anderes gemacht. Bin ich sicher. Mein Mann, der ist so fertig. Ich meine, wir haben noch nie Streit gehabt. Wir sind jetzt seit 14 Jahren verheiratet. Mhm. Wir haben letzte Woche wirklich einen derben Streit gehabt. Mhm. Und das kommt einfach nur, weil wir richtig seelisch fertig sind. Mhm. Wegen dieser Angelegenheit. Natürlich, ich habe nur einen 400-Euro-Job. Klar, und dann droht auch noch der Absturz in... Sicher, und ich hatte jetzt auch gerade selber noch einen Unfall. Ich hatte einen doppelten Bänderriss. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch kein Geld bekommen. Und dann haben wir da gesessen und mein Mann, dann, ja gut, dann ist er los. Und dann... Habt ihr euch denn mal schlau gemacht, ob das wirklich so stimmt und ob man da nicht irgendwas machen kann? Das haben wir noch nicht, nee. Mhm. Auf jeden Fall ist mein Mann so fertig, der hat hier gesessen. Ich meine, ich bin ja froh, dass er heute mal geweint hat. Der ist so fertig, weil er unsere Familie nicht mehr ernähren kann. Mhm. Darum geht das. Könnte er denn, nehmen wir mal an, es gäbe ein neues Knie. Ist eigentlich ein Knie betroffen oder beide Knie? Eigentlich beide, aber das andere geht noch. Okay, nehmen wir an, er bekäme ein neues Knie. Könnte er dann wieder normal arbeiten? Ja, in seinem Job nicht mehr. Also er könnte seinen Job nicht ausführen. Aber irgendwas anderes ginge schon. Ja, er könnte Pförtner oder genau. Taxifahrer und sonst irgendwas noch machen. Und so im Moment, wie ist das? Kann er kaum gehen? Er kann sich fast gar nicht bewegen. Also gut, er kann laufen, aber den Keller runter, das geht kaum noch. Und es wird also wirklich immer schlimmer. Mhm. Und deswegen kommen natürlich bei uns auch Missstände auf. Missstände? Ja, natürlich wegen Streit und sowas. Mhm. Was sind die schlimmsten Missstände im Moment? Das Schlimmste war, dass wir uns jetzt letztes Mal unterhalten haben. Es war ja letzte Woche Freitag und es war eigentlich nur Missverständnis. Und er meint, er kann unsere Familie nicht mehr ernähren. Mhm. Er ist abgehauen, er wollte sich schon, hat er mir heute erst erzählt, am Baggersee. Und ich sag, Mann, sag ich, bist du bescheuert? Ich sag, wir haben 2 Kinder, dann hättest du Gott sei Dank auch nicht getan. Wie alt sind die Kinder? Und der Große wird jetzt am 23.14. Die Lütsche ist 7. Mhm. Mhm. Er hat ja Gott sei Dank auch nicht getan. Gott sei Dank nicht. Also ich merke, dass das... Und ich habe gesagt, ich sag, Mann, ich sag, ey, ich sag erstmal, ich sag, denk an deine Kinder. Ich sag, und ich sag, verzeih es mir, aber es ist nur ein Knie. Es ist nur ein Knie. Und das ist keine Schande, wenn jemand aufgrund einer Erkrankung nicht mehr arbeiten kann. Nein, das ist traurig, aber keine Schande. So. Er kann uns nicht mehr ernähren. Wegen ihm sind wir ganz weit unten. Aber das musst du ihm klar machen, dass es doch nicht sein böser Wille ist und das seine Schuld. Das weiß er selber auch. Aber das nutzt nichts. Mhm. Nein, es ist im Moment ganz schlimm. Ich habe 2 Ideen. Andrea, einmal finde ich, dass ihr irgendwie, da überlegen wir beim Hintergrund, zu einer Familienberatung gehen solltet, damit ein Außenstehender ihm das ein bisschen mehr klar machen kann und die Spannung rausnimmt. Ja. Das ist das eine. Das andere ist, wir versorgen dich jetzt gleich mal mit entsprechenden Telefonnummern von Patientenberatungsstellen. Mir geht das nicht ganz in den Kopf, dass das wirklich so sein soll. Ich finde, ihr solltet euch mal fachkundig beraten lassen von diesen Verbänden, die wir euch jetzt gleich an die Hand geben, ob man da vielleicht doch was drehen kann mit dem Knie. Vielleicht, ich weiß es nicht, aber da habt ihr mit Leuten zu tun, die kennen sich wirklich aus. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht, weil ich meine, jetzt im Moment ist es ganz, ganz schlimm mit meinem Mann. Gut, also die beiden Schienen, die so beraten wir euch jetzt, oder dich jetzt gleich. Mhm. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von meinem Psychologen, dem Peter, zurückgerufen. Okay. Schönen Gruß an deinen Mann, gute Besserung und hoffentlich können wir euch ein bisschen helfen. Ja, danke schön. Alles Gute, Andrea. Tschüss. Jo, tschüss. Und wir machen sofort weiter mit Herbert. Der ist 58. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hallo. Um was geht's bei dir, Herbert? Ja, ich habe vor 2 Tagen eine Sendung gesehen, also deine Sendung gesehen und da ging es um Familiengeheimnisse und da ist mir sofort ein Familiengeheimnis meiner Familie eingefallen. Mhm. Und da habe ich spontan eine Mail geschrieben und dann heute auch einen Anruf bekommen. So schnell geht das. Ja, es geht darum, dass meine Eltern, die haben sich am Ende des Kriegs kennengelernt. Vater war verwundet im Lazarett, Mutter war als Krankenschwester unterwegs. Vater kommt aus Düsseldorf, Mutter kommt aus dörflichen Gegend in der Stadt, die weiter weg ist von Düsseldorf. Mhm. Ja, die haben sich kennengelernt. Mutter aus vom Lande, wie gesagt, Vater Düsseldorf. Die Tante meines Vaters, meine Großtante, ja, die hatte, die war in Düsseldorf eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Mhm. Und mir wurde als Kind immer erzählt, also mir und meiner Schwester, die Tante in Düsseldorf, die hat 2 Hotels. Wow. Das wurde mir bis ins hohe Alter von 18, 19 Jahren, war die Geschichte aufrecht gehalten worden. Kann man ja stolz sein auf die Hoteliers Tante. Ja, richtig. Und wir hatten, das war auch die potenzielle Erbtante und da wurde immer nur Gutes von berichtet, bis ich dann, die ist dann irgendwann auch gestorben, als ich noch sehr jung war, von dem Erbe kam nie was an und was das alles auf sich hatte, das haben wir als Kinder nie erfahren. Wir haben dann eben bis zu einem gewissen Alter daran geglaubt, dass die Tante halt nur Hotels hatte. Hatte sie keine Hotels? Nein, mein Onkel, der Bruder der Tante, also auch der Onkel von meinem Vater, hat mich dann, als ich 18 war, zur Seite genommen und sagt, hier Junge, deine Tante, die hat, jetzt bist du alt genug, jetzt kann ich dir das auch erzählen, deine Tante, die hatte keine Hotels, die hatte 2 Puffs. Ach. Die hatte 2 Bordelle in Düsseldorf. Das ist ja ein Knaller. Ja, fand ich auch. Bordelle in Düsseldorf hatte die Tante von dir. Ja, ja, ja. Aber da gibt's doch auch eine Menge zu erben wahrscheinlich. Ja, sicher, die gute Tante, das ist alles dann später rausgekommen, die hat einen Mann geheiratet, da war sie schon über 60 und dieser Mann war Anfang 30, muss ein sehr gut aussehender, sehr gepflegter Mann gewesen sein, das hat mir mein Onkel dann auch gleich erklärt, das war übrigens der Mann, der mich über die Taufe gehoben hat, weil die Tante sollte ja Patentante werden. Und das ist ja traditionell so, dass immer die Männer die Jungs über die Taufe heben. Und dieser Mann, was mein Onkel mir dann auch erzählte, der war schwul. Ach. Und da hat die Tante halt einfach im hohen Alter einen Schwulen geheiratet, der sehr toll war und in der Szene und so weiter, mit dem sie halt ausgehen konnte. Zum Angeben so. Ja, genau. Und der hat alles geerbt. Ach, der hat alles geerbt. Ja. Wahrscheinlich ein Riesenvermögen. Vermutlich, ja. Aber wenn sie gut gewirtschaftet hat, wahrscheinlich ein Riesenvermögen. Ja, die Tante hat gut gewirtschaftet, er dann wahrscheinlich weniger. Ja. Also das ist dann natürlich von der Familie nicht gern gesehen worden. Wie alt warst du, als diese Tante gestorben ist? Da muss ich ja noch 8, 9 Jahre. Ach so, so klein. Ja, war ich noch klein. Sonst hätte ich gesagt, man kam doch mal, wäre doch auf die Idee gekommen, ach komm, wir fahren mal die Tante im Hotel besuchen, mal gucken, wie das Hotel aussieht. Das ist meiner Mutter passiert. Meine Mutter ist, die ist dann irgendwann Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, ist die dort eingeladen worden von der Verwandtschaft. Und nach der Schilderung meiner Mutter war das so, dass sie in ein Haus kam, und da war unten so eine Teestube, wo man Tee trinken konnte und wo fast nur Frauen waren und wo sie sich gewundert hat, dass sie alle abends noch so rege sind. Mhm. Und völlig unauffällig, auch unverdächtig. Also waren in den 40er, 50er Jahren wahrscheinlich nicht so wie heute, dass das mit roten Blinkelichtern und sonst wie, sondern da war nur eine Lampe an der Tür und da musste man klingeln, konnte reinkommen. Und sie hat es nicht kapiert? Das hat überhaupt nicht kapiert, nee. Aber du hast ja angerufen zum Thema Familiengeheimnisse. Ja, das war natürlich gegenüber den Verwandten im Dorf meiner Mutter. Also die ältere Generation wusste, dein Vater und so, die wussten dann schon, was da los ist. Der Vater schon, ja klar. Ja. Der ist ja damit aufgewachsen. Und deine Mutter dann auch später, oder wie? Die Mutter dann auch später, richtig. Mhm. Aber erst später. Die hat dann am Anfang war sie wirklich die Unschuld vom Lande, die da völlig verwundert waren. Eine Geschichte war, dass um 10 Uhr abends irgendeine Dame sagte so, ich muss jetzt doch was arbeiten. Und meine Mutter ganz verwundert fragte, was arbeitet die denn noch so spät? Und dann der Onkel meines Vaters zu ihr sagte, ja, die gibt Klavierunterricht. Und das war dann bei meinen Eltern auch immer das Synonym, wenn sie über Prostitution in Anwesenheit von uns Kindern gesprochen haben sie immer gesagt, naja, die gibt sicher Klavierunterricht. Sehr lustig, sehr lustig. Du hast die Tante ja noch kennengelernt dann. Ja, richtig. Wie waren die so drauf? Die war lustig, die war ganz lieb und auch sehr nett zu uns Kindern. Es gibt Fotos, wo ich als kleiner Steppke bei ihr in der Hand gegangen bin und so. Also die war meine Patentante. Ja, schade, dass das Ganze, vielleicht war es ein Millionenvermögen, man weiß es nicht. Wer weiß es nicht, ja. Man weiß es nicht. Aber eine kuriose Geschichte. Ja, sehr kuriose Geschichte. Vor allem das Pikante ist natürlich, dass das in den 50er, 60er Jahren so delikat und so geheimnisvoll behandelt wurde und das durfte man ja gar nicht offen ansprechen, das war ja alles so ein früh. Skandal, ja, natürlich. Ja. Ja. Herbert, danke, dass du uns die nette Geschichte erzählt hast. Ja, war vielleicht nicht ganz so traurig wie die anderen Geschichten vorher. Insofern sind solche Geschichten auch sehr willkommen. Das finde ich sehr schön, dass du angerufen hast. Alles Gute. Ja, schönen Abend noch. Ja, tschüss Herbert, ciao. Und hier ist Maja. Und Maja ist 24. Guten Morgen, Maja. Hallo. Hallo, Maja. Hi. So, über was reden wir beide? Über die Liebe. Über was? Über die Liebe. Über die Liebe. Ja. Darf ich raten, Maja ist verliebt? Ja, kann man wohl so sagen. Erzähl du mal. Also, und zwar ist es so, ich bin in einer Beziehung. Mhm. Seit circa 2,5 Jahren ungefähr. Mhm. Aber diese Beziehung ist eigentlich keine Beziehung, denn es ist eigentlich sozusagen ein Verhältnis. Denn dieser Mann, mit dem ich zusammen bin, der ist verheiratet. Wie alt ist denn der Mann? Der ist noch jung, also er ist 28. Ah ja, der ist verheiratet. Ja, genau. Die ganze Zeit schon? Die ganze Zeit schon, ja, klar. Er hat auch Kinder mit dieser Frau. Mhm. Und also mich hat das eigentlich immer gar nicht gestört, muss ich ehrlich sagen, weil ich weiß, er liebt diese Frau nicht. Er ist wirklich mit ihr nur zusammen wegen der Kinder. Das ist ganz klar. Also das habe ich auch schon von ganz vielen anderen Leuten bestätigt bekommen. Mhm. Ist halt seine erste richtige Freundin, ne, sozusagen. Mhm. Und jetzt ist es so, ich hatte letztes Jahr im Sommer, habe ich einen anderen kennengelernt, der ist wirklich ernst mit mir meint, gut, was der andere auch sagt, er meint es ernst mit mir, ja. Der andere würde nicht seine Familie aufgeben für dich? Also für mich ist es eigentlich immer so eine Sache gewesen, ich habe von vornherein zu ihm gesagt, das möchte ich gar nicht, weil ich habe niemals in meinem Leben die Absicht, den Kindern den Vater zu nehmen oder der Frau den Mann zu nehmen, weil ja, weiß ich nicht, das geht gar nicht. Also ich möchte die Frau nicht enttäuschen, weder noch die Kinder, die ganze Familie, das möchte ich nicht. So, jetzt ist aber so gewesen, dass ich halt diesen anderen kennengelernt habe. Im Sommer? Der andere, den ich kennengelernt habe im Sommer, der, ja, weiß nicht, er hat eine gute Arbeit, er hat keine Frau, er hat keine Kinder. Also ist wirklich eigentlich der perfekte Mann für mich. Sieht gut aus? Naja, also er sieht jetzt nicht... Okay, nicht also so ganz... Also die Schönheit ist er nicht, aber ich habe mich irgendwie ja doch in ihn verliebt, weil zwischen uns lief halt echt wirklich mehr als nur ein bisschen knutschen. Ja. Und das Ganze ging auch circa 3 Monate. Ja. So, und dann irgendwann hatte mich dann meine Affäre, also der mit den Kindern, hatte mich dann irgendwann gefragt, sag mal, hast du einen anderen? Mhm. Und ich wollte ihm das nicht sagen, weil ich wollte ihn nicht verletzen. Ich war einfach zu feige dafür, ihm das zu sagen. Da hat meine Freundin zu mir gesagt, ich sag ihm das doch. Guck mal, er hat eine Frau, er hat zwei Kinder. Ja, klar. Und dann bin ich mit der Tür ins Haus gefallen, hab gesagt, pass auf, so und so sieht's aus, das ist jetzt passiert und was machen wir jetzt? Ja. Da war er erstmal total enttäuscht und so weiter, hat mir das Ganze aber verziehen. Und hat gesagt, ja, ich werde mich trennen und ich habe ihn dann halt irgendwie auch, ja, ein bisschen so vor die Wahl gestellt. Ich habe gesagt, entweder hopp oder top. Jetzt bin, also, ich ja, weil ich, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie die Situation jetzt heute ist. Ja, genau, das ist es nämlich. Und zwar glaube ich, also ich weiß, meine Affäre mit den Kindern, der, er liebt mich wirklich, das weiß ich. Er möchte auch gerne mit mir zusammen wohnen und er schläft auch schon ganz oft bei mir und ist auch immer wirklich für mich da. Also da gibt's gar kein Wenn und Aber. Ja, was ist denn mit dem anderen? Ja, genau, das ist es. An den muss ich irgendwie immer noch denken. Ach so, der ist also jetzt nicht nochmal aufgetaucht. Also es gab eine Situation, da war es so gewesen, normalerweise ist es halt so, mein Freund, der schläft nie bei mir, also gar nicht. Wir sind halt zwar jeden Tag miteinander unterwegs, aber so mit Übernachten und so, das war eigentlich immer eher so ein ganz seltener Fall. Und ausgerechnet in der Nacht, wo mein Freund hier schläft bei mir, da klingelt morgens der andere an meiner Tür. So spielt das Leben. Obwohl du mit dem ja gar nicht mehr zusammen bist, ne? Ja, genau, richtig. Ja. Aber ich habe halt von den anderen immer gehört, so, oh, ihm geht's total schlecht und Maja, hast guck du den, mal. Hast du den reingelassen? Nein. Um nein. Natürlich nein. Nicht. Nein. Nein, so. Ich hab gesagt, meine Freundin war das. Heißt das jetzt, dass du zwischen zwei Stühlen sitzt? Ja, genau. Weil aber das Problem ist, ich habe den anderen vor die Wahl gestellt. Wen jetzt? Der mit den Kindern. Der mit den Kindern. Ja, genau. Ja. Hat ihm gesagt, hopp oder top. Das war wahrscheinlich eigentlich nur so eine Und was so hat eine Selbstschutzaktion. Ja, und was hat er gesagt? Wie will er sich entscheiden? Ja, für mich. Für dich. So. Also für ihn ist die Sache schon geritzt. Ne? Ach so, aber für dich noch nicht. Nee. Obwohl du ihn vor die Alternative gestellt hast. Dir geistert immer noch der andere durch den Kopf. Ja, genau. Und das jeden Tag. Aber das jeden Tag. Aber du weißt nicht, ob der andere überhaupt von dir noch was will. Also ich weiß, er hat eine Freundin. Ja, siehst du. Hat aber auch guten Kontakt zu meiner Freundin und meine Freundin erzählt mir, ach, der liebt die doch gar nicht. Mensch, die hat er nur genommen, um über dich hinwegzukommen. Jetzt hast du dich aber da reingeritten. Ja, na klar. Also jetzt hast du dich reingeritten. So, wenn man jetzt mal ganz ehrlich, wir beiden Betschwestern unter uns. Ganz ehrlich. Wo schlägt die Liebe stärker aus? Bei dem mit den Kindern oder bei dem anderen? Ich weiß es nicht. So ein Tick mehr vielleicht. Ich kann es nicht sagen. Also ich weiß es wirklich nicht. Ehrlich, also deswegen, ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Also nochmal, ich muss hier schnell fragen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Der mit den Kindern hat jetzt schon ganz klar gesagt, okay, ich verlasse meine Frau und meine Kinder, ich will zu dir. Ja, genau. Hat er gesagt? Das hat er gesagt, ja. Wann hat er das gesagt? Das sagt er mir jeden Tag. Jeden Tag. Und du, also und dann hast du gesagt darauf? Ja, dann machen wir hin, ne? Weil lange mache ich es nicht mehr mit. Ganz so einfach. So, bevor jetzt da Nägel mit Köpfen gemacht werden und du nicht weißt, was los ist und der sein ganzes Leben aufmischt. Ja, deswegen ja. Weil bevor er nämlich seine Frau verlässt und dann will ich ihn gar nicht mehr haben. So, genau. Ich kann ihn aber auch nicht sagen, du hör mal, ja, ist ja alles schön und gut, aber irgendwie denke ich ja doch noch an den anderen. Pass auf, ich habe eine Idee. Wenn du so unsicher bist und so hin und her gerissen bist, das kannst du machen. Du bist ja noch in einer relativ freien Situation, obwohl du ihn schon vor das Ultimatum gestellt hast. Das macht die Sache komplizierter, aber egal. Nimm mal Kontakt zu dem anderen wieder auf, von dir, initiativ. Also der nicht so der Schönste ist, aber der so nett ist. Und treff dich mit dem und macht mal was miteinander. Damit er ein bisschen Butter bei die Fische kommt. So ist das alles noch so theoretisch mit dem. Der ist ja so weit weg und man redet hier und redet da. Nee, du musst dich mal mit dem auseinandersetzen. Nur da kannst du dann auch für dich beobachten, wo es mehr hingeht. Und schenk deinem Freund mit den Kindern auch einen Wein ein, dass du einfach unentschieden bist im Moment. Okay. Nur so kommst du da raus, ehrlich da raus. Sag ihm das ehrlich. Okay, vielleicht kommt da jetzt so viel Wind in die ganze Geschichte rein, dass du nach drei Wochen den Kopf mal kräftig schüttelst und sagst, der ist es. Aber du, ja. Du musst jetzt initiativ werden, du musst was machen, sonst du kannst nicht da abwarten, wie das Kaninchen vor der Schlange, bis du gebissen wirst. Ja, bis du geheiratet wirst und dann stehst du da und... Ja, ich habe ja auch schon versucht, mit dem anderen Kontakt aufzunehmen, aber... Musst du nochmal versuchen. Ich muss jetzt Schluss machen hier. Ja, ich danke dir. Alles Gute, Maja. Tschüss. Ja, danke schön. Ciao. In der Technik. Tobias Linke. Morgen 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, freie Themennacht und ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.